Im Text vorkommende Personen: Gabriele, Managerin, Mutter von Peter. Ihr Freund Thomas. Ihr Au-pair-Mädchen Mascha aus der Schlamperei. Maren, freie Filmproduzentin, Ex-Freundin von Stefan, Mutter von Lea Marie und Mia. Ihr Au-pair-Mädchen Olga aus der Mogelei, Nachfolgerin von Anjuschka. Helga, Wissenschaftlerin, Mutter von Ludwig und Leander. Ihr Au-pair-Mädchen Irina aus der Ukulele. Jede kann jeden sprechen, jede jeden zitieren. Gespräche mit Astronauten. Hörspiel von Felicia Zeller. Einleitung. Knautsch 2 für Ausländer. Die Frau von der Agentur, die mich nach Knautschland vermittelt, zeigt mir den, jetzt habe ich Namen vergessen, Otto oder Klaus-Katalog. Da sind viele moderne Menschen abgedruckt. Nicht, dass es für mich und die anderen vielleicht ein Schock ist, aber es ist ein Schock. Wir kommen und sehen, das ist hässlich, weil die Knautschen so schöne Sachen, die für Knautsche-Verhältnisse nicht teuer sind, nicht anziehen. Aber bei uns ziehen sich die Mädchen elegant. Ich habe Modedesign studiert. Ich will Kindergärtnerin werden, ich will ein Schweinsteiger werden und wenn das nicht klappt, werde ich Podolski. Ich will Knautsch lernen, Journalismus studieren, Bauingenieurswesen. Ich will diese abgefahrenen so und so Schuhe, diese Tasche von nur geträumt von Nela oder diese hier. Von wenn ich das trage, dann rasten alle aus. Das ist meine absolute Lieblingsfirma. Die Knautschen könnten so viele Taschen, ich kann mir diese Tasche gar nicht leisten von meinem Taschengeld, tragen, aber sie tragen sie nicht. Verstehst du das? Ich verstehe nicht. Die Frau von der Agentur sagt, das ist eben der Stil der Generation im Knautschland. Sie bereitet mich vor. Sie nimmt eine Vermittlungsgebühr von 524 Euro. Das ist sehr, sehr viel. Ich werde das Geld zurücksparen und meine, hey, guck mal, wie die rumläuft. Das ist so hässlich. Eigentlich wollte ich immer nach England. Aber ein Visum für England zu bekommen, das ist nicht leicht. England, das ist ein modisches Land. Hör zu, egal was gesagt wird. Egal, was Sie am Anfang erzählen, Sie wollen einfach nur weg. Weg von zu Hause und wenn ich ehrlich bin, lass das. Ich kann das, du sollst das, das verstehe ich. Ich kann das gut verstehen. Hast du nicht gehört? Mir ist langweilig. Wer will schon mit 22 in einem total unterentwickelten Land, unter total unterentwickelten Männern, ein total unterentwickeltes Leben ohne Perspektive? Mir ist so langweilig. Mir ist das völlig klar. Wie? Dir ist langweilig. Ich gebe Mascha eine Chance hier, bei mir, in meiner Wohnung rauszukommen. Also jetzt nicht gerade aus der Wohnung oder groß raus, aber zumindest aus den Verhältnissen. Für eine studierte Modedesignerin ist, jetzt spreche ich, wenn ich zu Ende gesprochen habe, dann kannst du auch Tag für Tag auf ein 6-jähriges Kind aufpassen. Ich spreche. Für eine studierte Modedesignerin ist das vielleicht auch nicht gerade das bisschen aufräumen, bisschen putzen. Aber immerhin ist sie schon mal hier, erstens. Und zweitens kann sie mit, er ist ein Aufgeweckter, wenn auch zurzeit etwas schwieriger. Peter, du sollst nicht sandeln. In einem gewöhnlichen Alltag erstmal spielend Knautsch lernen. Ich will aber viel lieber mit dir. Ich auch, Peterchen, aber das geht nun mal. Au-pair heißt auf Gegenleistung. Ich habe zu tun. Du hast, was hast du da in der Hand? Wirf das weg. Wir alle müssen uns an bestimmte Regeln halten. Du auch. Reiß dich zusammen. Lass das liegen. Wem gehört überhaupt die Schaufel? Hör auf zu heulen. Egal, was die olle Trulla sagt, auch wenn sie schreit, ich nicke, einfach immer nur nicken und so aussehen, als hätte ich alles verstanden, alle gut. Ich spreche extra falsch. Ich verstelle mich ein bisschen, verstelle mich wie im Radio den Sender so ein bisschen auf Rauschen, damit ich Fehler machen kann, ohne richtig Entschuldigung, was verstanden zu haben. Hoppla, ich muss gehen. Egal, was Sie am Anfang erzählen, Sie wollen einfach nur weg, weg von zu Hause, raus. Hoppla, ich muss gehen. Und bitte nicht den ganzen Nachmittag. Peter, wenn ich heimkomme, dann überprüfe ich das. Ich kann das in deinen Augen. Ich warne dich. Wenn deine Augen vom vielen Glotzen wieder selbst zu kleinen Fernsehgeräten geworden sein sollten und dementsprechend seltsam schimmern, Da sehe ich noch den ganzen Tag drin flimmern, das ganze Programm. Außerdem überprüfe ich, wenn der noch warm ist. Ich warne euch, macht gefälligst, dass ihr spielt oder tschüss, ich verlasse mich. Bin schon weg, sitze schon im Auto, beschleunige auf 103, 130 weiter, versuche mich zumindest auf die Reihenfolge der Gespräche, die ich heute... Mehrmals rufe ich zu Hause an, lausche nach dem Geräusch vom laufenden Fernseher, kann aber nichts. Oder doch? Ich lege auf. Mascha sagt, alle gut. Wie, was meint sie mit alle gut so? Das Fernsehprogramm hier ist alle gut, alle Menschen sind alle gut. Das Kind ist auffällig still. Auch gut. Einleitung. Pro und Contra. Arbeit zu delegieren ist auch Arbeit. Manchmal ist es mehr Arbeit, als wenn man nicht alles selber macht. Es ist mir einfach zu anstrengend, immer alles. Da mache ich es doch einfach lieber selber gleich. Aber je länger man alles einfach lieber selber gleich macht, desto länger macht man auch alles. Und weil du schon so lange einfach alles machst, finden es alle selbstverständlich, dass du das machst. Nur weil du es machst, damit es überhaupt jemand, weil du es nicht mehr aushältst. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten hier. Nie macht hier irgendjemand irgend. Am Ende machst du alles. Warum? Weil du schon immer alles gemacht hast. Das hast du doch sonst auch immer. Was willst du plötzlich auf einmal? Hast du einen feministischen Artikel gelesen oder... Ich will nicht dastehen als der Erbsenzähler, Bohnenkacker, Linsensortierer, Hülsenfruchtregistrierer. Immer alles auflisten, Pro und Contra. Wer hat wann, wie oft was? Wer kauft hier immer den Kastensprudel? Wer geht mit dem Pudel? Überall hängen Zettel, auf denen sowieso immer nur mein Name steht. Weil er sowieso keinen Bock hat, sich ständig immer überall einzutragen. Wieso sollte ich... Beim Abwasch habe ich über 300 Striche, er zwei. Und die habe ich für ihn gemacht, damit er sieht, wie das geht. Striche machen, Abstriche. Diese Listenführung, die er angeblich... Ach, häuslicher Friede ist mir einfach wichtiger als ständig immer Streit. Okay, ich sehe es ja ein. Es war auch mein Fehler. Ja, schon gut, ihr habt recht. Ich hätte ihn nicht so dermaßen loben, so dermaßen feiern. Hurra, wenn er mal... Applaus! Mir war es zwei. Danke, das reicht. Da hat sich Stefan aus dem... Und den wische ich überhaupt auch immer lieber selber gleich. Staub gemacht. Probeweise erstmal. Dann so lange, bis er über alles... Da habe ich jetzt gar nicht so groß drüber nachgedacht vorher, was da dann auf mich zukommen würde, wenn... Das ist ja dann eher ihre Aufgabe. War ja ihr Wunsch, meine Idee, war das... Ich weiß selber nicht, wer ich bin. Ich bin auf 180. Kannst du mal den Knopf hier rasch drücken? Ja klar. Ich erledige das, macht kein Problem. Rasch noch auf den Haufen für rasch zu erledigendes, das ich noch rasch erledigen muss. Nicht ganz so Wichtiges stecke ich in meine Tüte. Einfach reinstopfen. Darf ich bitte? Wenn ich mal jetzt nicht Zeit habe, werde ich die Papiere aus der Tüte auswerten. Besprich das mit deinem Vater. Vielleicht werfe ich sie einfach weg. Heimlich, aber korrekt. Anjuschka, was macht sie da schon wieder? In die grüne Tonne. Am besten du schreibst dir das auf. Grüne Tonne, gelbe Tonne, schwarze Tonne. Tonne. Wir legen Wert auf Umweltschutz, wir knautschen. Da kannst du auch noch was lernen. Beim Duschen kannst du zum Beispiel lernen, wie man Wasser spart. Das geht ganz einfach. Wer kurz duscht, wird auch sauber. Wer kurz und kalt duscht, wird nicht nur sauber, sondern knallhart. Wiederholung. Warum kann Anjuschka nicht hier bleiben? Aber Anjuschka soll bleiben. Anjuschka soll nicht gehen. Wohin gehst du? Du sollst nicht. Wenn Anjuschka geht, gehe ich auch. Ich auch. Wenn Anjuschka gehen muss, fahren wir alle. Wir fahren alle nach Stollen. Wir lassen dich nicht alleine. Warum darf Anjuschka nicht bei uns bleiben, bitte? Bitte. Ich räume auch mein Zimmer, immer. Ich verspreche es hiermit hoch und heilig, mein Zimmer immer aufzuräumen. Sollte man mich dazu auffordern, werde ich in Zukunft, und da schwöre ich hiermit beim Leben meines Pferdes Rübe, mein Zimmer immer. Aber warum kann Anjuschka nicht hier bleiben? Weil sie keine Aufenthaltserlaubnis mehr hat, weil ihr Visum abgelaufen ist, weil das eben so ist. Genauso wie es bei Aga, bei Charity, Nala, Grace und Moses, Karamell, Security, Fiona, Purity, Paprika und wie hieß sie nochmal, Theresa auch war. So wie es immer, ich habe die Gesetze schließlich auch nicht gemacht. Warum nicht? Kommt, Kinder, für jeden eine Kugel Eis. Es ist ein Scheiß. Wiederholung. Viel Zukunft. Morgen kommt Olga. Neues Glück, neues Mädchen. Ich habe mir extra die Woche frei. Die Mädchen aus der Mogelei, so heißt es intern unter uns, seien nicht so anspruchsvoll. Geduldig, bescheiden und zäh. Vielleicht kann sie reiten, hofft Lea Marie. Sie ist auch schon ganz, ja, reiten, das wäre gut. Dann hätten die beiden auch schon mal was gemeinsam. Aber Rübe ist mein Pferd. Mal sehen, ob ich sie darauf reiten lasse. Dienstag, Mittwoch und jeden zweiten Freitag soll sie Lea Marie zur Reitstunde bringen und abholen. Bringen und abholen. Immer Dienstag, Mittwoch, jeden zweiten Freitag und montags. Wenn ich den ganzen Tag, Mia ist zwei. Anjuschka, unsere Stohlin, hat da immer so einen komischen Brei. Hä? Nein, das Kind kriegt doch keine Milch. Das fand sie auch. Hä? Ist das die neueste? Hä? Bessie Ernährungsempfehlung? Wegen Allergien. Hä? Dafür lasse ich mich nicht scheel angucken von meinem... Hä? Ich kann nur hoffen, dass Olga... Ob ich mir den Namen merken kann? Zu Anjuschka habe ich lange immer Theresa gesagt. Zu Theresa Anjuschka oder Aga, Charity, Grace, Moses, Security. Hä? Dabei bin ich sonst nicht so. Test. Gespräche mit Astronauten. Wo ist Peters Vater? Kannst du Peters Vater in der Raumstation entdecken? Peters Vater ist Knautscher. Er ist Astronaut. Neben ihm fliegt ein Mann aus Rostland. Er ist Kosmonaut. Peters Vater spricht mehrere Sprachen. Er spricht Rostig, Hänglisch, Knautsch, Lapanisch und Primesisch. Meistens sprechen die Astronauten Hänglisch. Sie haben kein Gewicht. Beim Außeneinsatz trägt Peters Vater eine Windel, wie Peter früher auch. Peters Vater Windel ist eine spezielle Windel, eine NASA-Windel. Abbildung 1 oben. Ein solcher Außeneinsatz kann lange dauern. Er ist sehr anstrengend. Trotzdem nennt man ihn Spaziergang. Warum? Überlege dir 5 Gründe. Peters Vater hängt an 2 Leinen. Im Raumanzug ist es sehr heiß. Peters Vater schwitzt. Im Inneren des Anzugs sind Ventilatoren eingebaut. Sie sollen kalte Luft zuführen, damit Peters Vater nicht stirbt. Jede Bewegung braucht viel Kraft. Um seinen Arm zu heben, braucht Peters Vater viel mehr Kraft, als wenn ihr hier und jetzt euren Arm hebt. Peters Vater schnallt sich an, damit er nicht wegfliegt, wenn er schläft. Auch im Auto schnallen wir uns an. In Knautschland herrscht Anschnallpflicht. So kommen wir immer sicher von einem Ort zum anderen. Die Kinder haben spezielle Sitze. Bildersalat. Der Rest der Familie. Peter, komm doch mal her. Wir schauen uns gerade die neuen Fotos von... Neue Papa-Fotos, Peter. Psychologische Untersuchungen bei den Pilotenausbildern der Lufthansa. Flugmedizinische Checks, Belastungstests in Bad Godesberg, weitere Psychotests in Brüssel, Extrembelastungstests in Bern, Gespräche mit Experten diverser wissenschaftlicher Disziplinen in Rotterdam. Irgendwie bin ich schon stolz. Und der Peter, der ist sehr, sehr stolz. Da ist Thomas, zweiter von links, das ist mein... Dein Freund? Wo? Der hier mit dem Gerät, übrigens eine Fettpistole, das ist quasi mein... Dein Mann? Quasi. Wir sind nicht verheiratet, also heißt es hier auf Knautsch Freund. Und dann unterscheidet man ein Freund von mein Freund. Freund? Thomas ist jetzt seit 43 Tagen an Bord der Internationalen Raumstation. Ich habe ihn seit über einem Jahr nicht mehr... Peter, komm doch mal her! Kann man sagen ein Freund und dann man sagt zwei Freund, wenn es sind zwei? Zwei Freund? Oder mein Freund und dann meine Freund, wenn es sind zwei, also zwei Freund? Ich habe viele internationale Freunde. Was machst du überhaupt da drüben? Komm her jetzt. Kommst du jetzt endlich? Wie oft soll ich noch? Peter? Wenn Peters Vaters Aufenthalt auf der Raumstation zu Ende ist, folgen 3 Wochen Regeneration. Abbildung 2. Ärzte untersuchen, ob alles in Ordnung ist. Peters Vater kommt nach Hause. Endlich. Nach 1,5 Jahren. Hallo, Thomas. Die Presse wartet bereits vor der Tür. Abbildung 3. Auch Peter wird gefragt, wie denn sein Vater, hat sich dein Vater verändert? Peter hat keine Ahnung. Kann ich bitte ein Eis haben? Für Peter ist Peters Vater ein fremder Mann. Er ist ein Alien. Nein, ist er nicht. Doch ist er. Nein, ist er nicht. Doch ist er. Er ist ein gefragter Mann. Er reist nach Amerika und dann nach Russland. Er reist nach Prima, nach Windien, in die Schweiz. Doch nicht heute. Dieses Wochenende widmet er seiner Familie. Woher hast du denn dieses riesige Eis? Wir essen doch gleich. Thomas, du sollst... Jetzt sei doch nicht... Ist sie immer so? Den Tisch hatte ich gerade erst gedeckt. Mit allem, was sich zu Boden werfen lässt, kannst du die Anwesenheit von Gravitation. Ja, mein Junge, das ist mein Sohn. Hier, fang, ja, fast. Berechne die Flugbahn von diesem Teller. Schneller, das wird schon. Übung macht den. Thomas! Lektion. Knautsch 2 für Ausländer. Dann ist endlich Dienstag. Knautsch 2. Irina ist da, Anna, Fiona, Maria, Puriti, Teresa, Edgar, Mascha fällt noch, da kommt sie. Hallo alle! Wir sitzen mit Frau Osli im Kreis, trinken Früchtetee und reden. Ich rede, du redest, er sie es redet. Ich falte noch einmal vor, wie ich falte. Wir lachen, ihr lacht. Diese Lache ist sehr markant. Ich erkenne diese Person auch im Dunkeln, wenn sie lacht. Wenn ich den Tee verschütte, bildet sich eine Lache auf dem Tisch am Boden. Hier muss ich falten, 2 Sorten Tuch, das muss hier Kante genauso breit sein wie Achtung. Wenn ich falsch falte, dann kommt sie, die Alte, und wirft ihre blöden Tücher wieder zurück in den To-Do-Korb. Das geht aber noch besser. Oder kennt ihr die Bügelei nicht in der Mogelei? Mein Stiefvater in der Mogelei bügelt seine Hemden gefälligst selbst. Hier muss ich falten, 2 Sorten Tuch, das muss hier Kante genauso breit sein wie Achtung. Wenn ich falsch falte, dann kommt sie, die Alte, und wirft ihre blöden Tücher wieder zurück in den To-Do-Korb. Das geht aber noch besser. Oder kennt ihr die Bügelei nicht in der Mogelei? Hier muss ich falten. Halt, falsch. Das muss hier Kante. Gleich kommt sie, die Tante. Achtung, da ist sie. Das machen wir gleich nochmal. Ich konnte es noch nie ausstehen. Hausarbeit. Ich putze. Du putzt? Wie schreibt putzt? Putzt? Oder putzt? Du putzt. Er putzt? Er putzt nicht. Er hat nie geputzt. Wird nie putzen und hat nie putzen gemusst haben müssen, weil kommt erst gegen 9:30 oder kommt später, heißt vielleicht, wahrscheinlich, womöglich, heißt gar nicht mehr. Ich habe geputzt. Du hast? Ja, aber so nenne ich das nicht. Das ist nicht geputzt. Das ist nur so drüber. Sauber ist nicht gleich rein. Praxis. Hinwerfen, heimgehen. Wenn sie mal länger arbeitet, zur Zeit zum Beispiel, arbeitet sie wirklich viel. Auch an ihrem freien Tag. Ich auch. Wir produzieren eine neue Serie. Sowas wie, ich heirate eine neue Familie. Nur ganz anders. Familienleben ist wieder in Knautschland. Ein großes Projekt, das ich als ausführende Produzentin für Ödnisfilm durchziehen will. Dafür muss ich dann phasenweise mein Privatleben etwas einschränken. Im Filmbusiness kannst du halt nicht einfach Punkt 5 alles hinwerfen und heimgehen. Also tschüss, macht ihr weiter. Übung. Ecken checken. Wer weiß, ob Olga ihr... Hallo! Sie hat es einstecken. Erstmal die Mails checken. Ich kann sie noch sehen, wie sie telefoniert. Jetzt um die Ecke... Checke meine Mails. Am besten, ihr geht in den Park. Der Pressetext muss raus. Ödnisfilm präsentiert. Die Serie soll im August und November in Strümpfen und was wohl mit meinem Kind passiert? Ich habe richtig gehend Herzflattern. Wann sie ins Fernsehen kommt, ist noch unklar. Ich rufe an, jetzt rufe ich sie einfach mal. Hallo? Ich will, dass sie dieses Handy, egal wo du bist, immer. Hallo? Ich bin's. Hallo? Hallo? Ich bin es nochmal. Ich, wer? Hier ist Maren. Olga reicht das Telefon weiter an Mia und Mia lallt. Mein süßes Kind, mein zartes Mädchen. Mami am Apparat. Hörst du? Mami ist am Apparat. Hörst du? Es ist Mami. Keine Angst, das ist Mamis Stimme. Sie kommt aus dem kleinen Ding daraus, das läuten kann. Rabembembä, rabembembä. Gefällt dir das? Ja, das gefällt dir. Das ist doch toll. Ein tolles Gerät, aus dem heraus Mami jederzeit, möglichst früh sollte man Kinder an den Umgang mit mobilen Geräten gewöhnen. So wird ein Anruf zur vertrauten Handlung, kann Liebe, Sorge, Anwesenheit im übertragenen Sinne übertragen. Dem Kind klar machen, dass es, wenn es allein ist, nicht allein ist. Dass es jederzeit, Mami kann jederzeit, du brauchst nichts weiter dazu als eine Schnur, zwei Joghurtbecher und einen Freund. Bis gleich, bis bald, bis nachher. Wunschkinder. Das ist mein bisher größtes Projekt und ich will es unbedingt. Dafür hat sie dann 14 Tage Zeit, wenn wir sowieso Ski fahren. Jetzt im Moment brauche ich ihre Hilfe fast rund um die. Wenn das Telefon klingelt, klingelt das Telefon. Aber Überstunden zahlen, Überstunden zählen und zahlen, das finde ich spießig. Ich mag's gern locker. Spendiere ihr mal eine Monatskarte oder eine Karte fürs Kino. So kleine Geschenke. Ich denke, für die sind 300 Euro doch ganz schön viel. Ich muss auch aufpassen aufs Geld. Wenn mir was passiert, wer sorgt für die Kinder, generieren Armut, Reitstunden, Schulbücher, Fernsehgebühren, die so und so Stiefelchen für Mia, ein neuer Schlitten und dann noch das Au-pair. Das Au-pair kommt mich noch teurer als das Pferd. Rubek gehört mit zur Familie, auch wenn sie auf dem Reiterhof wohnt und nicht hier bei uns. Wenn Mia endlich ihr Pony kriegt, können wir das Pony vielleicht hier bei uns, vielleicht... Praxis. Freundinnen. Dann ist endlich Dienstag. Dienstag freue ich mich, denn Dienstag habe ich auch meinen Termin. Dienstag, 14 Uhr, das ist mein Termin, mein unumstößlicher Termin. Und nur Menschen mit unumstößlichen Terminen sind richtige, sind wichtige Menschen hier in Knautschland. 14 Uhr Knautschkurs. Da kann ich nicht kurz einspringen, weil Maren wieder nicht fertig geworden ist oder ihr... Entschuldigung, aber mir ist da was dazwischen gekommen ist. Dienstag, und das sieht auch Maren ein, 14 Uhr. Schließlich zahlt sie ja die Hälfte von dem, was der Knautschkurs für mich. Da kommt Irina. In der Stadt gibt es viele schöne Cafés. Irina und ich treffen uns jeden Dienstag vor dem Kurs im Internationalen Bürgerrestaurant. Da bleiben wir manchmal einfach sitzen. Sitzen und quatschen. Wir fühlen uns wie freie Bürger, die wirklich echt hier leben. Zwei Kaffee und zwei Cheeseburger, bitte. Mit Cheese, please. Irina bestellt. Ihr Knautsch ist fast akzentfrei. Die Leute denken, wir sind Leute wie sie. Wir sind große Fans von Knautschland. Letzte Wiederholung. Strafen und Sanktionen. Irinas Familie hat Irina verboten, nach 9:30 das Klo zu. Du weißt schon, ich muss... Um 9:30 geht Irinas Familie schlafen. Dann soll weder Irina heimkehren, noch soll Irina die Spülung der Toilette. Jetzt bin ich 5 Monate bei euch und niemand hat je mich gehört. Ich muss auch einmal 10 oder 11. Nach langen Diskussionen hat Irina durchgesetzt, dass sie im Keller schlafen kann. Ausnahmsweise. Sie haben ihr eine Matratze in den Keller geleckt. Mein eigenes Reich. Gleich neben dem Bügelbrett. Hier. Wie eine Assel schläft Irina im Keller. Wie ein KGBler schleicht sie ins Haus. Heute nimmt sie den Bus. 5 vor. Damit sie noch schnell... Also tschüss. Irinas Gastmutter fängt oft an zu heulen, besonders wenn Irina sagt, sie halte es nicht mehr aus, sie wolle gehen, nach Hause oder in eine andere. Sind wir denn wirklich so schrecklich? Wir wollen doch nur dein Bestes. Darauf kann Irina nicht Ja sagen, denn Helga ist hochschwanger. Und jetzt? Jetzt haben wir dir extra den Keller, dabei haben wir hier oben schon genug. Wir richten dir den Keller und du sagst, du willst gehen? Ich glaube, ich spüre schon wen. Irina, wo verdammt ist Walter? Er sagt, er kommt erst... Gegen 9:30. Oder... Heute vielleicht später. Oder... Vielleicht, wahrscheinlich, womöglich. Gar nicht mehr. Ruf ihn trotzdem an. Aber ich weiß nicht wo. Im Büro. Aber da ist er nicht. Aber das hat er doch gesagt. Helga, du sollst dich doch nicht aufregen. Sing mit. Weihnachten im Keller. Und, Olga? Was machst du Weihnachten? Ich weiß noch nicht. Wie, du weißt noch nicht? Ich weiß noch nicht. Du weißt aber schon, dass wir Skifahren gehen. Ja, ich weiß, ich weiß. Maren will, dass ich gehe und gefälligst erst wiederkomme, wenn sie wieder zurück sind. Ich habe verstanden, aber ich habe kein Geld für die Fahrt. Ich weiß, ich soll gehen, aber ich weiß nicht, wohin. Aber ich weiß was. Irina! Irina versteckt mich in ihrem Keller. Wir lachen viel, aber nur leise. Das ist schöner als eine Reise. Skifahren, das stelle ich mir toll vor, aber nicht mit denen, mit so geizig und so hinterfotzig denen. Glaubst du, ich will mit sowas in Urlaub? Niemals. Psst, ich glaube, da kommt. Es ist Helga. Sie schnallt ihr neues Baby, er heißt Leander. Immer muss sie weinen, das nervt. Irina, Irina, das schaffe ich nicht alleine. Ich weine. Und Leander weint jetzt auch. Ich muss nach oben. Ciao, Olga. Licht aus. Weihnachten feiert Irina erst oben, dann unten. Ich schenke uns eine Flasche rostigen Wodka. Wir singen Stille Nacht und leise rieselt der Schnee. Klar doch. Nur ganz leise. Leise, ganz leise. Ganz leise. Aber leise. Nur nicht laut. Nur nicht laut, ganz, ganz leise. Ganz leise. Leise, leise. Psst, psst. Oh, leise. Auf ewige Freundschaft. Auf dein Wohl. Auf das alles so wird, wie wir es uns. Lektion. Ja sagen. Mascha in ihrem Ausgeh-Mini-Röckchen. Mascha, meine Free Drinks for Girls Only Bordsteinschwalbe. Kippe im Mund, Staubsauger in der Hand, Telefon und das Ohr geklemmt. Kann mir kaum zunicken, wenn ich von der Arbeit nach Hause. Hör mal, eigentlich solltest du das machen, bevor ich... Asche fällt ihr von der Kippe auf den Boden, die sie sofort mit dem Sauger aufsaugt, während sie telefoniert. Alle sauber! So war das nicht abgesprochen, dass hier jeden Abend einer klingelt, jeden Abend ein anderer, meist farbig. Falsch! Der Farbige ist der, der in den Farbeimer gefallen ist. Wir sagen schwarz, ein Schwarzer. Weiß, ein Weißer. Gelb, ein Gelber. Ich wusste gar nicht, wie viele. Einmal kam auch einer öfters, glaube ich. Aber welcher? Ich wünsche mir sehr, dass du versuchst, etwas mehr Interesse. Mascha in ihrem bauchfreien Love-Girl-T-Shirt. Mascha mit ihrer Love-Boy-Handtäschchensammlung. Mascha mit diesen silbernen, wo hat sie die denn jetzt wieder her? Silberglitzernde High Heels. Also das muss ja nicht sein. So läuft man nicht rum hier in Knautschland. Du siehst ja aus wie eine, tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber genau so sieht es aus. Genau so siehst du aus. Nutte, ich würde mir doch sehr wünschen, dass du dich mehr in unser Familienleben mit ein... Sie ist gerade mal 19 und verlässt mein Haus, zugeschminkt von oben bis unten wie so ein Vamp auf diesen unmöglichen Schuhen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Dieses T-Shirt, kann man das überhaupt noch T-Shirt nennen? Es ist eher ein... T-Shirt. Mit dir muss ich gar nicht über meine Kleidung diskutieren. Ich gehe aus, wie ich will, das trägt man jetzt so. Ich gehe nur tanzen, ich passe sehr gut auf. Bitte mach dir keine Sorgen, jeden Morgen bin ich pünktlich in der Schule. Du kannst dich nicht beschweren, du bist nicht meine Mutter. Ich treffe dort meine Freundinnen aus dem Knautschkurs. Wir reden nur. Ich muss jetzt gehen. Ich bin schon 19. In ihrem Bewerbungsschreiben hat sie was ganz anderes geschrieben. Nicht, ich will mich regelmäßig mit dubiosen Typen treffen, die einen VW-Motor laufen lassen, der sie, mich, total auf die Palme bringt, während ich mit ihnen im Auto rummache, stundenlang vor dem Haus. Ich habe ein kleines Kind und vor allem eine totale Allergie, was VW-Motoren. So war das nicht ausgemacht. Wer weiß, wer tagsüber so kommt, wenn ich weg bin. Ich befrage Peter. Hast du Mascha mit fremden Männern gesehen? Ja. Warst du alleine? Ja. Was hast du gemacht? Ja. Hat Mascha auf dem Spielplatz mit fremden Männern gesprochen? Ja. Musst du zu fremden Männern ins Auto steigen? Ja. Hast du ihren Freund gesehen? Ja. Hatte er drei Beine? Ja. Manche sind auch aus Disco, sind nett, sind Studenten. Datest du die übers Netz? Besuch ist natürlich erlaubt, aber keine Herrenbesuche. Ich bin locker, aber so locker bin ich auch nicht. Hast du das verstanden? Ja. Wir könnten ein Spiel spielen. Oder einen Film filmen. Monopoly, Sesamstraße, Tatort. Einfach mal zu Hause bleiben. Ganz gemütlich. Tee trinken. Bisschen quatschen. Erzähl uns mal was von zu Hause. Erzähl uns von der Schlamperei. Ja, das ist gute Idee. Wirklich. Ja. Wohin gehst du? Schreib das hier auf einen Zettel und nimm das Telefon mit, damit ich dich... Ja. Du kannst mich jederzeit anrufen und sag nicht ständig immer ja. Ja. Warte mal, so lange, bis ich zurückkehre. Den ganzen Tag lungere ich hier rum. Das ist so langweilig. Am Anfang war es noch nicht so. Mir ist auch langweilig. Langweilig. Aber jetzt, das ist so langweilig. Jetzt nervt. Du sollst nicht mit Tellern werfen, wenn du mein Kind wärst, sage ich. Und ich weiß, das ist gemein, aber er nervt. Er macht alles kaputt. Wenn du mein Kind wärst, dann hätte ich auch keine Lust, Zeit mit dir zu verbringen. So wie deine Mutter. Das hast du gar nicht zu entscheiden. Die fliegende Schüssel schlägt ein auf die Kommode, mitten in die Familienfotos. Eine Gruppe orangefarbenen Astronauten hält weißes Papier gegen eine durchsichtige Scheibe. Da sind Scherben, pass auf. Das sind keine Computerausdrucke, das hat niemand für sie vorbereitet. Diese Botschaften haben sie selbst geschrieben, mit Filzstift auf weißes Papier. Grüße an ihre Familien, die die ganze Welt jetzt liest. This is a message for you. Susie, I love you. Lisa, I love you. Mom, I love you. Gabi, ich liebe dich, baby. I love you, sweet little baby. I love you so, I love you so much, my sweet little baby, my sweet little baby. Respekt fordern. Er ist alt genug, weiß schon selbst, was er darf und was nicht. Ich sage, ich weiß nicht, ob er weiß, was er darf und was. Ich sage nein, aber er hört nicht. Du hast mir gar nichts zu sagen. Mein Papa sagt, du darfst mich nicht. Aua! Dann macht so große Hierschweinerei und ich muss, das ist einfach nervt. Alles aufkehren, die ganzen Scherben. Sei doch mal nett zu, sagt Frau zu Kind, als wäre ich Sache, die Kind nicht soll machen, kaputt. Vielen Dank, sag ich auch. Danke, vielen Dank. Hier habe ich mich geschnitten. Jetzt komme ich, sage, bei uns ist anders. Bei uns, man malt nicht, man bastelt nicht. Und wenn man malt, dann nur ganz vorsichtig. Denn bei uns sind die Farben sehr teuer. In Knautschland Kinder dürfen alles. Das ist nicht erlaubt. Ich liebe Kinder. Aber nicht so. Kind ist nicht Professor, nicht Doktor. Kind ist nicht das, was du in der Hand hältst, um nicht fallen zu Immer redet Kind. Nie ist still. Bei uns ist nicht erlaubt. Ich will Kind schlagen, will Frau schlagen, weil Frau nie sagt falsch. Du musst nehmen Respekt vor mir. Du musst nehmen Respekt vor ihr. Mascha Respekt. Erwachsenen Respekt. Halten Maul auch einmal Respekt. Warten Respekt. Moment mal Respekt. Nicht alles haben können Respekt. Immer mit einer Entschuldigung für freche Verhalten. Immer. Wenn Peter sich prügelt, ist das womöglich Zeichen, womöglich Ausbruch seiner versteckten Hochbegabung. Was kann ich tun? Mir tanzt auf Nase, mir nervt. Ich habe Chaos und Geschrei. Du bist langweilig, mir ist langweilig, uns ist... Ich habe Terror, habe Arbeit. Musst du auch einmal setzen durch? Kann du nicht immer sein wie weich wie Butter? Wirft Auto mir direkt an Kopf. Hier Beule. Will gehen aus, jetzt habe ich Beule am Kopf. Wird schon haben seine Gründe, sagt Frau. Sie ist nicht gerecht. Wenn wäre mein kleiner Bruder, wäre schon längst Ende. Aus, hier sage ich, ist ein anderer Mensch. Hat Seele, hat Gefühl, hat Nerven. Ist nicht Stück Spielzeug. Ich kann nicht länger bleiben, hier sag ich. Frau sagt, ich kann nicht im Stich lassen Sie. Dann fängt an von Ihre Probleme. Ich bin nicht hergekommen wegen Probleme anderer. Ich bin gekommen, um von Problem zu lösen selber. Ich sage, jetzt gibt es keine Entschuldigung. Hier Beule geht nicht. Sag du, Kind, geht nicht, dann ich nicht gehe. So geht's. Gebrauchsreiten. Lea Marie jubelt. Ja, Olga kann reiten. Und wie? Nach fast 4 Monaten hat sie Olga endlich auch mal auf Rübe. Aber die Reitlehrerin rümpft nur die Nase, als sie Olga sieht. Ohne Sattel auf Lea Maries Pferd. An ihrer Nase vorbeigaloppierend. Fett, aber schnell. So schnell, dass es nur so stäubt. Reiten, sagt sie, das ist was anderes. Und das, was Olga kann, das ist bloßes Gebrauchsreiten. Wenn wir reiten, dann reiten wir nicht einfach wie die Mogeln, sondern wir bewegen die Pferde so, dass es für die Pferde gesund ist. Olga ist fett geworden. Sie hat die Nussschokolade entdeckt. Im Wohnzimmer flimmert schon wieder der Fernseher. Ich muss noch arbeiten. Diesen verflixten Pressetext. Montag startet die erste Staffel. Ich gehe runter und da sitzt sie fett im Sofa und bröselt alles zu. Alles voll Nussschokoladenflecken. Die kannst du selbst rausmachen. Vielleicht kann man den Fernseher ja auch leiser stellen. Oder willst nicht auch mal ausgehen? Wie es die anderen Mädels ganz gerne gemacht haben. Ist dir nicht langweilig? Och nö. Ständig mache ich ihr Vorschläge. Meine Hä? Anjuschka war da ganz anders. Sie macht sich nicht mal die Mühe, ihre Depression zu verbergen. Soll ich mich jetzt vielleicht schuldig fühlen? Vielleicht hat sie Heimweh. Bald passt sie nicht mehr aufs Sofa. Mutterschaft in einer schicken Umgebung. Latte Macchiato am Spielplatz. Eine neue Art Familie. Und, sag ich, bisschen aufmuntern, mit was füttert ihr die Pferde in der Mogelei? Mit Nussschokolade? Was fehlt Mascha? Zugegeben, ohne Mascha läuft hier... Würdest du bitte mal deine Stimme runterdrehen? Nichts. Aber auch gar nichts. Ich hänge hier. Du musst nicht schreien, wir können dich auch so. Seit Tagen fest muss mir Urlaub nehmen. Auch in der Firma ist die Hölle los, Vaterschaftsmonate. Herr Buxtel ist ausgefallen, dabei haben wir das ganze Jahr schon mit ihm geplant. Er sitze zu Hause auf seinem Balkon und verfolge die spannende Entwicklung des Säuglings mit eigenen. Das habe ich mir damals nicht leisten können. Diese Haltung, da wäre ich nie wieder reingekommen, wenn ich da monatelang... So ein kleiner Mensch, so ein Wesen, so ein Wunder. Einfach so aus Spaß an der... Peter, wie oft soll ich dir noch? So oft habe ich schon so viel gesagt. Und wann ist mein Appell? Durch das eine Ohr rein, durch das andere Ohr... Tor! Ich kann alle abhaken. Die Großmutter ist mal wieder auf Mallorca, Thomas auf der Station. Sogar meine primesische Putzfrau frage ich, ob sie die Kinderbetreuung, aber nicht einmal sie ist bereit, diese Arbeitszeiten, und sei es auch nur für 2 Wochen. Das kann doch nicht sein. Ich rufe nochmal bei dieser Abschab. Ich möchte das Kind nicht außer Haus. Das ist mein Credo. Es soll anständig in einem Zuhause aufwachsen, nicht herumgeschoben. Ein Zuhause halte ich für extrem wichtig. Abschab oder die Person, die sich als Abschab ausgibt, sagt, sie könne, wenn ich nach Hause komme, will ich eine saubere Wohnung. Ich beuge mich über meinen Sohn, der bereits seinen Schlafi anhat. Mein Sohn, der... Gute Nacht. Aber du hast es mir versprochen. Die Raumstation schwebt mit 28.000 Stundenkilometern um die Erde. Wir stellen uns vor, mit dem Anus einen flatternden Schmetterling festzuhalten. Auch wenn die Erde über mir ist, ich sehe sie jetzt zum Beispiel durchs hintere Fenster. Sie ist unten und nicht oben. Dabei ist sie natürlich nicht unten und auch nicht oben. Wir sind nirgends. Draußen alles schwarz, dann die magentafarbenen Felder der Staubsterne. Toll. Alle 2 Stunden Sonnenaufgang. Wir haben Glück, dass das nicht unser irdischer Takt ist. Der 2-Stunden-Tag. Wir hätten uns anders entwickelt. Sag mal, Thomas. Du lässt dich hier ins Weltall schalten, nur um mit mir über Kinderbetreuung? Das ist für mich ein existenzielles. Jetzt hast du Peter schon wieder versprochen, ihm die Geschichte vom traurigen Käfer, und schaffst es wieder. Was mit deiner Schwester? Könnte nicht deine Schwester auf Peter aufpassen? Meine Schwester studiert Kybernetik oder Malerei oder was weiß ich. Sie hat jedenfalls keine Ahnung von Kindern, das weiß ich bestimmt. Ich weiß auch gar nicht, wo sie überhaupt wohnt. Hallo? Spreche ich hier mit Abschab? Thema: Hören, Sehen, Schweigen. Irinas Gastmutter fängt oft an zu heulen. Besonders wenn Irina sagte, sie halte es nicht mehr aus. Sie wolle gehen. Nach Hause oder in eine andere. Sind wir denn wirklich so schrecklich? Wir wollen doch nur dein Bestes. Irina, du bist doch unsere Irina. Du darfst nicht gehen. Lass uns bitte nicht im Stich, wir brauchen dich. Was sollen Ludwig und Leander? Dann nimmt Walter Irina zur Seite. Meine Frau, sagt er, Helga, sagt er, ist ein bisschen empfindlich. Das musst du verstehen. Für mich ist das auch nicht leicht. Bitte hilf, ich bin ganz alleine mit dieser Frau. Das ist schwer. Du bist jung, du bist schön, du hast Kraft. Hier, bitte, ich bitte dich, bete dich. Oh, Entschuldigung, bete dich, muss das heißen. Ich bete dich an. Irinas Gastmutter fängt oft an zu heulen. Besonders, wenn sie Walter sieht, wenn sie Ludwig sieht, wenn sie Walter sieht, Ludwig oder Leander. Zurzeit auch, wenn sie Irina sieht. Eigentlich immer. Helga fängt an zu heulen, wenn sie den Kopf hebt oder die Tür schließt, wenn sie den Lichtschalter betätigt, am Küchentisch sitzt oder... Was ist los? Immer musst du weinen. Dabei geht es dir so gut. Du hast 2 tolle Kinder, einen Mann, ein schönes Haus. Das ist es ja. Das ist es ja gerade. Ich halte das nicht mehr aus. Also ich verstehe dich nicht, Helga. Wenn ich all das hätte, was du... Kein Grund, jetzt gleich wieder loszuweinen. Ich werde mich von meinem Mann trennen. Er ist so ein Arschloch. Hörst du, Irina? Walter ist ein großes... Wir packen schon mal. Hier diese Kisten, aber so, dass Walter nichts davon... Hören, sehen und schweigen. Ist gut, Helga. Packen wir. Hier, das auch noch. Du kommst mit mir und den Kindern. Leander, zieh deinen Pulunder. Wir ziehen erst mal zu meiner Mutter. Und kein Wort zu meinem Mann. Ich muss erst mit meinem Anwalt. Das kriegen wir durch. Wo ist meine Frau? Weiß nicht genau. Das geht eindeutig zu weit. Wenn ihr zu zweit, wenn du glaubst, du kannst hier in meinem Haus leben, mein Geld verbrauchen, rauchen und hier mit meiner Frau hinter meinem Rücken brücken. Wir beide haben noch etwas zu besprechen, du rostiges Luder. Wenn du lügst, dann fliegt hier einer. Und was sind das hier für Kisten? Ab in den Keller. Kein Wort zu meiner Frau. Hören, sehen und schweigen. Genau. Wo hast du denn das her? 10 Jahre später. In einem Keller in Knautschland klingelt das Telefon. Was hat sich verändert? Hallo? Ab morgen bin ich genau 5 Tage in der Stadt. Olga, wie geht es dir? Olga hat es geschafft. Olga baut Häuser in der Mugelei. Nicht nur Wohnhäuser, auch Krankenhäuser. Ich halte einen Vortrag über traditionellen Lehmbau. Umluft und Wärme in Mogelschen Hütten, Energiesparmodell für den künftigen Bau effektiver Sporthallen in Knautschland, könnte aber zwischendurch auf jeden Fall einen ordentlichen Burger. Ich weiß nicht, vielleicht, ich muss erst Helga fragen, ob ich überhaupt Zeit... Du wohnst doch nicht etwa noch in diesem Keller? Der Keller ist nicht mehr Keller wie früher, er ist für mich gemacht wie eigene Wohnung. Sie hat ein eigenes Büro mit 24 Angestellten. Das Material Lehm benutzt sie ausschließlich in Knautschland. Vielleicht bekommt sie von der Stadt einen Auftrag für eine neue Sporthalle, eine atmende Sporthalle, ganz aus Lehm. Vielleicht bringe ich meine Kinder mit. Aber vielleicht, wer soll auf sie aufpassen? Ich kann schließlich nicht auch noch ihre Großeltern, ihre Tanten und Verwandten, die ganze Mogelei, mit nach Knautschland bringen. Hast du eine Idee? Weiß nicht. Ich habe es nicht geschafft. Nach 5 Jahren noch immer keine einzige Prüfung. Ich sage zu Helga, Helga, wir müssen das koordinieren, das geht so nicht. Aber Helga sagt, sie kann sich nicht auch noch um meinen Zeitplan kümmern. Sie habe selbst schon einen Zeitplan, ihre Universität habe einen Zeitplan, die Kinder hätten einen Zeitplan, ihre Laufgruppe, Walter, die Zeitschrift, für die sie heute noch einen Artikel und jetzt käme auch ich noch mit meinem Zeitplan. Einmal ist es genug, einmal muss man auch einmal sagen können, stopp! Und jetzt sage ich stopp, stopp. Darauf kann ich nicht auch noch Rücksicht nehmen, stopp! Das musst du schon selber irgendwie hinkriegen. Du bist doch nicht auf den Kopf gefallen. Ich nicht, aber Ludwig. Ludwig muss zum Arzt. Platzwunde tackern. Zum Trost gibt es Schnitzel. Ich kaufe Zitronen. Meine Kommilitonen denken alle, ich sei nur eingeschrieben wegen der Aufenthaltsgenehmigung. Das denken sie heimlich. Denke ich, sollen sie denken. Denken ist gesund. Aber einmal ist Stopp. Solange darf keiner. Ich exmatrikuliere, reise alle 3 Monate in die Ukulele und wieder zurück nach Knautschland mit einem Visum für Ich bin eine Touristin. Touristin. Da will ich aber auch sagen, stopp! Ich bin über 10 Jahre hier in Knautschland und arbeite und jetzt muss ich hier alle 3 Monate aus- und einreisen. Jetzt muss ich die Behörde bescheißen, obwohl ich das gar nicht will. Ich will nicht so tun, als wäre ich ein Tourist. Ach, ich will mir die schöne Landschaft ansehen, einmal wandern im Schwarzwald. Ja, ich war vor 3 Monaten schon einmal dort, aber es hat mir so gut gefallen, dass ich umgehend... Jedes Mal an der Grenze bleiben wir stehen für Stunden. Kontrolle mit Hunden. Ist das Ihr Gepäck? Ach, ich freue mich schon so sehr auf die Wellnesskuren, die Schwarzwalduhren. Steigen Sie bitte mal aus. Gib acht. Kleinfamilienstrukturen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste die Kinder sozusagen abgeben, damit es mir halbwegs... Mir geht es heute bedeutend besser als vor 8 Jahren, als ich mich halb tot... Ich hatte keine Wahl. Von Walter, der sich immer nur um sich selbst... Ich muss mich um nichts mehr. Ich habe mich befreit. Das ist eine wirkliche Alternative. Abgesehen davon, dass es auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich fühle mich sehr, sehr alt im Gegensatz zu meinen Freundinnen in der Ukulele, die alle schon Kinder haben, alle geheiratet haben. Ich habe versagt. Ich bin hier. Ich habe nichts. Hier bin ich seit 10 Jahren. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich vor 5 Jahren, vielleicht vor 4 Jahren, irgendeinen Moment ausgenutzt hätte, um zu sagen, ich gehe jetzt, ich gehe weg, ich will gehen, lasst mich gehen. Hört ihr, ihr müsst mich gehen lassen, hört ihr, ich muss gehen. Ja, jetzt gehe ich. Ja, das wäre besser gewesen. Aber ich habe keinen Moment, In dieser Familie ist immer ein Wirbelsturm. Keiner hat Zeit, keiner hört. Das kannst du deiner Mutter erzählen, bei mir machst du was anderes. Sie ist wirklich eine Perle. Dialog. Sich gegenseitig heiraten. Helga, ich denke, jetzt ist Zeit. Auch für mich. Jetzt endlich muss ich sagen, stopp. So kann ich nicht weiter hier leben. Ludwig, da kommt er. Er ist ein guter Junge. Er freut sich. 500 Schuss, schmiegt seinen Kopf von unten in meinen Handteller. Da sagt Helga, es muss sich etwas ändern. Dann sagt sie, wir heiraten. Du heiratest? Nein, wir heiraten. Wir beide. Du und ich. Wer du und ich? Ich und du? Ja, du und ich. Da schweige ich erstmal. Was meinst du? Irina, du bist die größte und wertvollste Perle, die ich jemals... Willst du meine Frau werden? Ich meine das ernst. Du bist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Ludwig und Leander, auch sie lieben dich. Willst du unsere Frau werden? Mit Leichtigkeit können wir den Nachweis erbringen, dass es sich hier um eine feste Lebensgemeinschaft, eine seit über 10 Jahren bestehende Lebensmittelpunktspartnerschaft. Aber Helga... Dann bist du verheiratet. Und ich auch. Was sagen wir den Männern? Wenn du willst, legen wir den Zeitpunkt der Scheidung, nur wir beide, nur für... Mein Anwalt hat hier schon mal alles vorbereitet. Eine reine Legalisierungsehe, damit du nicht ständig hier rein und raus, damit du endlich Sicherheit, damit hier endlich Ruhe, raus oder rein oder rein oder raus, damit du nicht ständig hier aus- und einreisen... Das ist ja nicht nur blöd für dich, das macht ja auch die Kinder kirre und mich übrigens auch. Jedes Mal denke ich, jetzt kommt sie nicht mehr zurück, dieses eine Mal bleibt sie hängen, jetzt bleibt sie hängen, dieses Mal schafft sie es nicht, wird zurückgeschickt, bleibt für immer in der Ukulele. Und was machen wir dann? Seit es leichtgeschlechtlichen Paaren hier in Knautschland endlich möglich ist zu heiraten, denke ich daran, dich zu heiraten. Ich würde das niemals irgendjemand anderem anbieten, das ist nur für dich. Hier auf diesem Papier steht alles drauf. Rechte und Pflichten. Ich weiß nicht. Was soll ich sagen zu Hause in der Ukulele? Wie soll ich Ihnen nicht erzählen, dass ich geheiratet habe, wenn ich heirate? Ich weiß nicht wirklich, Helga. Was sollen Ludwig und Leander denken? Was denken die Leute? Ich schäme mich sehr. Auswertung. Internationale Zusammenarbeit. Es ist wirklich toll, hier, in einem so tollen internationalen Team, hier, mit all diesen tollen Kollegen, hier, die wirklich ihr Äußerstes geben und gegeben haben. Alle hier haben ihr Äußerstes. Ja, wir sind alle sehr, sehr stolz. Und ich reiche das Mikro jetzt. Thomas grüßt. Er grüßt mich. Er grüßt das Kind. Die ganze Welt, ganz Knautschland, schwebt, hält ein kleines Fähnchen in die Luft, macht Winke, Winke. Dann bricht die Verbindung. Stell die Verbindung her. Peter heult schon wieder, mein Handy klingelt. Jesus, ich muss los. Gespräche mit Astronauten. Hörspiel von Felicia Zeller. Es sprachen Irina Potapenko, Mascha Margarita Breitkreitz, Olga Patricia Ziolkowska, Maren Anne Weber, Gabriele Katrin Striebeck, Helga Susanne Lothar, Thomas Felix Kramer, Sprecher Achim Buch. Komposition und Regie Antje Vohwinkel. Bass Chris Dahlgren. Schlagzeug Steve Heather. Orgel Thomas Meadowcroft. Technische Realisation Peter Kretschmann, Nikolaus Löwe und Ole Halfer. Regieassistenz Stefanie Porat-Walsch. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth.